Oh, it's such a pleasure being here with you tonight. Das ist so ein Vergnügen, heute Abend hier zu sein. This is sort of my first time up at this particular place. Und das ist für mich das erste Mal, dass ich hier an diesem speziellen Platz stehe. So I'm going to ask you that if I were to get tired and my microphone goes down like this and all of a sudden I'm the only one that can hear me, that you raise your hand and say, please lift your mic up. This is going to be very informal tonight. Also wenn das die Situation sein sollte, dass ich vielleicht aus Unerfahrenheit ein bisschen das Mikrofon hinunterlasse und ihr mich nicht verstehen könnt, sag bitte einfach Bescheid. But informal doesn't mean that the topic is not very important. Also ich mache das ein bisschen informell, aber das Thema, das ist doch sehr wichtig. Paul said to the Thessalonians, Paulus sagt an die Thessalonicher, rejoice evermore. Freut euch und freut euch immer mehr. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. In everything give thanks. In allem gibt Dank. And guess what he said right after that? How many knows what he said right after that? Was hat er danach gesagt? This is the will of God concerning you. Das ist der Wille Gottes für euch. You know, a lot of people in their lifetime seek to know what the will of God is for them. Viele Menschen in ihrem Leben denken zu wissen, was der Wille Gottes für sie ist. I recommend this verse to you. Aber ich möchte euch diesen Vers empfehlen. Because it tells you what your best good thing for God is, His will for you. Denn dieser Vers, er sagt euch, was Gottes beste Wille, sein Wille für euch ist. Going joyfully to Him in prayer. Mit Freude einfach zu ihm zu kommen im Gebet. This is the beginning of a series that will run about 4 or 5 weeks. Das ist der Anfang einer Serie, die jetzt für 4-5 Wochen laufen wird. And a lot of the things that I'll be saying you will have heard before. Und viele der Dinge, die ich jetzt sagen werde, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Some of these things won't be very profound. Einige dieser Dinge werden dann nicht so tiefgründig werden. Maybe God will give some profound thoughts. We'll see. Aber wer weiß, vielleicht gibt uns doch Gott ganz tiefe Gedanken. But my greatest desire for this time that I'll have with you is this. Aber mein größter Wunsch für diese Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben, ist folgender. That you'll be challenged and drawn into a deeper, fuller life of prayer. Dass ihr herausgefordert werdet, noch ein viel tieferes Gebetsleben zu erfahren. But let me tell you a little something about how God works. Aber lasst mich euch etwas sagen, so wie ich glaube, dass Gott wirkt. God will not grab you by the nape of your neck. Gott wird euch nicht, also hinten am Schopf fassen, and bring you over and drop you into a kneeling position. Und euch dann eben herüberziehen und euch dann fallen lassen in einer knienden Position. And say, now pray. Und sagen, okay, passt, jetzt beten. He leaves that for us to do. Er wird das uns überlassen. And that's what the Word of God should do for us, is to lead us into that place of wanting to do what God says. Und das ist das, was das Wort Gottes bei uns bewirken sollte, dass es uns dahin bringt, dass wir wirklich das wollen, was Gott möchte. Tonight, the only thing I intend to do is lay a little foundation. Das, was ich für heute Abend vorhabe, ist einfach ein Fundament zu legen. There's a thing called context that's very important in the scripture. Da gibt es diesen Begriff des Kontextes, das heißt im Schriftzusammenhang, und der ist sehr wichtig. If you miss the context, you miss a lot of the power of what the scripture says. Wenn man den Schriftzusammenhang irgendwie verpasst, dann verpasst man damit auch sehr viel von der Kraft, die die Schrift hat. There's a problem with today's society and many Christians. Und da gibt es ein Problem an der heutigen Gesellschaft, und das ist auch ein Problem, was viele Christen haben. And that is, we tend to compartmentalize ourselves. Und das Problem besteht darin, dass wir uns zu sehr, an Schubladendenken haben. Thank you. What we tend to do is, we think that they're the holy things. Wir packen die Dinge da in die eine oder andere Schublade. Wir sagen, ja, das sind die heiligen Dinge. And they're the profane things, the things of the world. Und das sind die weltlichen Dinge. And that they're totally separated. Und wir tun sie völlig trennen voneinander. They should never come together. Und wir erlauben nicht, dass sie zusammenkommen. The most obvious sign of that is that on Sunday, many people live one way. Und es ist sehr offensichtlich, an Sonntag leben die Menschen auf die eine Weise. However, on Monday and Tuesday, we tend to sometimes live other ways. Aber Montag und Dienstag, dann neigen wir schon dazu, ein bisschen anders zu leben. Because there's in this mind of ours, denn in unserem Sinn, the thought that there's that which is holy and that which is profane. Da haben wir irgendwie den Gedanken, da gibt es die Dinge, die sind heilig, und da gibt es die Dinge, die sind nur profan, weltlich. Therefore, we can actually live two kinds of lives, and it's okay. Und so denken wir uns, wir können da zwei verschiedene Leben leben, und das wäre ganz okay. In the area of politics, wenn es da um die Politik geht, and sometimes business, und vielleicht auch in der Geschäftswelt, we tend to separate leadership, dann neigen wir dazu, die Leitung zu trennen, from character. Von Charakter. A leader doesn't have to have character as long as he leads and gets things done. Ein Leiter oder ein Manager, der braucht keinen Charakter, solange er nur die Dinge zustande bringt. And this kind of thinking actually gets down into our understanding of Scripture. And that's one of the foundations I want to lay tonight. Und diese Art von Denken, die schleicht sich auch irgendwie in unser Verständnis der Schrift hinein. Und ich möchte da aber eine spezielle Grundlage selbst legen jetzt. It can happen that we think that prayer is one compartment of our lives. Es kann passieren, dass wir denken, dass Gebet einfach nur eine Schublade unseres Lebens wird. That it really isn't connected to any of the rest of our lives. We just pray and that's the end of it. We just ask God what we want and then that's prayer. That's what we've done. Und wir denken, das ist so ein Abteil unseres Lebens und wir bitten Gott, was wir haben wollen und sagen, okay, damit haben wir es getan, jetzt ist es abgeschlossen. But you see, the Scripture doesn't differentiate that way. Aber die Bibel oder die Schrift macht eine solche Unterscheidung nicht. What the Bible says is that the depth of your prayer, die Bibel sagt, dass die Tiefe eures Gebets, the effectiveness of your prayer, und die Wirksamkeit eures Gebets, is directly connected to the whole of your spiritual life. Dass das eine direkte Verbindung hat zu unserem gesamten geistlichen Leben. So that it's a whole package. We don't just communicate with God through prayer, and that's the only communication. Das ist ein ganzes Paket, aber das muss zusammengesehen werden. Es ist nicht nur so, dass wir einfach mit Gott da beten und dann das die gesamte Kommunikation mit Gott ausmacht. Because that makes us one-dimensional. Das würde uns ja nur eindimensional machen. It's when we hear God in all ways that He would speak to us, and we speak to God in all the ways that He would have us to express to Him. Also wenn wir Gott immer zuhören, so wie er sich uns gegenüber ausdrücken möchte, und wenn wir uns ihm gegenüber ausdrücken, so wie das immer sein soll. That all of these draw together and become a unified whole of great power. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann wird das ein Gesamtes, was eine große Kraft hat. And actually, it's almost impossible to do any one of these communication modes effectively by themselves. Und genau genommen ist es eigentlich unmöglich, also die Kommunikationsarten zu Gott oder von Gott nur alleine für sich genommen zu unterhalten. What are some of the things that we communicate with God through, and He communicates to us? Also nennen wir mal ein paar Punkte, wie wir zu Gott kommunizieren können, beziehungsweise wie er zu uns kommuniziert. Prayer is primarily us talking to God. Gebet ist zum Beispiel hauptsächlich, dass wir zu Gott sprechen. But God also wants to speak to us. Aber Gott möchte ja auch zu uns sprechen. So He gives us His Word. Also gibt er uns sein Wort. And the function of the Word is to so change our minds and our hearts. Und die Funktion des Wortes besteht darin, dass er damit unser Gedanken, unser Herz so verändern möchte. That we know what reality is. Dass wir wissen, was die Realität ist. You see, the world doesn't understand what God's reality is. It looks upon it, upon the world and the physical world and says, that's reality. Die Welt versteht nicht, was Gottes Realität ist. Die Welt betrachtet nur die weltliche, das, was in der Welt ist und sagt, naja, das ist die Realität, das Physische. But the truth of the matter is, the reality that the Scripture speaks about is more real than what we call the world, the physical existence. Aber die Wahrheit ist, die Realität, über die die Schrift spricht, die ist realer als das, was wir fassen können. It's a little bit too long. Okay. Sorry. Beg your pardon. Okay, so it works this way. Es funktioniert so. The Word of God reaches into our hearts and into our minds. Das Wort Gottes reicht hinein in unsere Herzen und auch in unsere Gedanken. And as we submit ourselves to the Word of God in faith and belief, und wenn wir uns dem Wort Gottes unterordnen im Glauben und im Vertrauen, He begins to change what we perceive as reality. Dann beginnt zu verwandeln, was wir als Realität für uns wahrnehmen. God also speaks to us through the church, this body of Christ. Gott spricht auch zu uns durch die Gemeinde, hier den Leib Christi. It's as we work with each other, as we live with each other, as we worship each other, with each other. Wenn wir zusammen miteinander arbeiten oder zusammen miteinander leben oder zusammen miteinander Anbetung haben. Then God takes the church, the body and the people and shows us the activities of his spirit on this earth and how life should be lived on this earth. Dann nimmt Gott die Gemeinde, den Leib, und zeigt uns seine Aktivität hier auf der Erde. Even in the brokenness of the church where we fuss and fight with one another. Und selbst in der Gebrochenheit und der Unzulänglichkeit der Gemeinde, wo wir immer mal wieder ein bisschen Reibereien haben. Even though it's not a perfect picture. Auch wenn es kein vollkommenes Bild scheinbar ergibt. Because God has chosen this as a model to show us himself and his life on this earth. Aber weil doch Gott dies sich so auserwählt hat, es als Modell zu nehmen und sein Leben hier auf der Erde zu zeigen. He uses that to begin to change our perception of reality and our perception of him. So kann es doch verwenden, unsere Wahrnehmung der Realität und unsere Wahrnehmung von ihm zu verändern. This is another way that God speaks to us. Und das ist ein weiterer Weg jetzt, wie Gott zu uns spricht. And then there are the sacraments. We have two. Und dann gibt es die Sakramente. Wir haben nur zwei. Baptism. Die Taufe. And the communion. Und das Abendmahl. These are pictures of God's grace to us, and they speak into our hearts as we allow them to. Und dies sind Bilder von Gottes Gnade für uns, und diese Bilder sprechen auch in unser Herz hinein, wenn wir es ihm zulassen. But can you see that as we begin to let these things work in our lives, the Word of God, the sacraments, the body of Christ? Und könnt ihr sehen, dass wenn wir zulassen, dass Gott so in unserem Leben wirkt und hineinspricht durch die Sakramente, durch den Leib Christi und durch das Wort. Sorry, it's a little bit too long. As we see those things, we begin to do something called worship. Wenn wir diese Dinge sehen, fangen wir an, etwas zu tun, was man Anbetung nennt. And worship is the primary thing that God is seeking after from his people. Und Anbetung ist genau das, was Gott vorrangig sucht von seinem Volk. But you cannot worship what you don't know. Aber man kann ja nicht anbeten, wen man nicht kennt. So you have to have these revelations from the Word, from the sacraments, from the body of Christ. Und so braucht man diese Offenbarung von dem Wort, von den Sakramenten und von dem Leib Christi. So our speaking back to God in praise and worship. Also unsere Antwort, unsere Reaktion auf das, was Gott tut in Lobpreis und in Anbetung, is the outcome of us hearing from him through the Word, through the sacraments, and through the body of Christ. Und ist das Ergebnis davon, dass wir von ihm hören durch die Sakramente, durch den Leib und durch sein Wort. Now, do you see how all of these run together? Könnt ihr erkennen, wie das alles zusammenläuft? Because as we worship him, then there's this hunger that builds up in our heart. Wenn wir ihn anbeten, dann entsteht daraus dieser Hunger in unserem Herzen. And we desire to know him better because we see him and we love him. Denn wir wollen ihn besser kennenlernen, denn wir sehen ihn ein bisschen, wir lieben ihn. And one builds upon the other. Und das eine baut auf dem anderen auf. Can you see with me how this works? Könnt ihr sehen, wie das funktioniert? There are many of these types of things spoken of in the scripture where one thing plays off the other and builds up faith, builds up love, builds up character. Man kann das in der Schrift sehen, wie das eine auf das andere aufbaut, wie der Glauben, wie der Liebe und wie der Charakter aufgebaut wird, das eine auf das andere. And worship, truly what worship is this. Was Anbetung wahrhaftig ist, ist Folgendes. It's that attitude of our heart. Es ist diese Einstellung meines Herzens. And the actions that we perform. Und die Handlung, die wir ausüben. When we see God truly for who he is. Wenn wir Gott wirklich als den erkennen, wer er wirklich ist. We tend to think of singing as worship. Wir denken, dass Singen Anbetung sei. We tend to think of speaking aloud our love for God as worship. Wir denken, wenn wir laut über unsere Liebe zu Gott sprechen, dass das Anbetung ist. But in truth, these are the things that usher us into worship and are the result. Ist es eigentlich das, was uns in die Anbetung hineinbringt? And are the result of seeing God as who He is. Aber das ist nur das Ergebnis davon, dass wir Gott so sehen, wie er wirklich ist. So you can begin to see with me perhaps how it is that the word, the body of Christ, the sacraments, are those things that point us to God, that allow us to see who He is, so that we can worship Him for who He is. So könnt ihr erkennen, wie die Dinge, der Leib Christi, das Wort und die Sakramente, wie die Dinge sind, die uns erlauben, ihn so zu sehen, wie er ist. And you can see with me perhaps that you cannot have the revelation of who God is. Und vielleicht könnt ihr damit mir auch erkennen, dass ihr nicht die Offenbarung davon haben könnt, wer Gott ist. Without worshiping Him. Ohne ihn anzubeten. Nor can we worship Him without understanding who He is. Truly. Noch können wir ihn anbeten, ohne zu verstehen, wer da wirklich ist. We serve a God who wants to be known. Wir dienen einem Gott, der sich erkennbar machen möchte. It's probably the most often repeated phrase in the scripture that I can think of is God saying that they might know me, that they might seek me. Und vielleicht die am meisten wiederholte Schriftstelle in der Schrift ist die praktisch, auf dass sie mich kennen, auf dass sie mich suchen. Okay, now why am I saying this to you? This really doesn't speak of prayer, does it? Warum sage ich das zu euch? Das spricht ja noch nicht direkt zum Gebet, übers Gebet. This is the foundation I was talking about. Das ist die Grundlage, von der ich da sprach. You have to know the fact that prayer is as effective as your relationship with the Lord. Du musst einfach wissen, dass dein Gebet nur so wirksam sein kann, wie deine Beziehung zu Gott ausschaut. The fervency of your prayer will be directly attached to how much you seek after God. Das Feuer deines Gebets wird direkt damit verbunden sein, wie sehr du Gott suchst. Either out of love or desperation. Sei es nun aus Liebe oder aus Verzweiflung. So it directly impinges on prayer, because as we begin to worship God, as we begin to know who He is, then we begin to enter into interactive dialogue with God. Das hat eine direkte Einwirkung auf unser Gebet. Denn wenn wir beginnen zu verstehen, wer er ist, okay, it's as we worship and know God that we begin to have a vital relationship of communicating in prayer. Wenn wir beginnen ihn zu verstehen und ihn anzubeten, dann beginnen wir auch diese Kommunikation im Gebet mit ihm. Now a lot of these things that I'm saying to you sound pretty academic. Viele der Dinge, die ich da sage, die mögen vielleicht ein bisschen akademisch klingen. And they are academic in a way. Und auf gewisse Weise sind sie nur akademisch erstmal. But they're vitally important for us to understand. Aber sie sind das sehr, sehr wichtig für uns, um sie zu verstehen. Because if we take ourselves and put ourselves into compartments, denn wenn wir uns dann nur nehmen und uns da in bestimmte Abteilungen oder Schubladen einordnen, then we don't reach the fullness of what God wants us to be. Dann erreichen wir nicht die Fülle dessen, was Gott für uns vorbereitet hat oder was wir sein sollen. We become scattered parts, but not a unity. Wir werden dann nur so fragmentierte oder zerteilte Stücke sein und nicht eine Einheit. Okay, I hope I've not lost you on these thoughts, because they're important as we go on. Ich hoffe, dass ich da euch jetzt nicht irgendwie abgehängt habe mit diesen Gedanken. Die sind sehr wichtig, wenn wir jetzt weitermachen. How much time do I have? About another 10 minutes, 15 minutes? Okay, good. Get a little sip of water here. I want to give you a perspective on prayer that maybe you thought of, maybe you haven't. Und ich möchte euch da eine Perspektive geben zum Gebet, von der ihr vielleicht nicht gedacht habt, dass ihr sie bereits habt. A little foundation first. Und eine kleine Grundlage zunächst. In the Gospel of Matthew, in Matthäus Evangelium, what were the very first words? Was sind da die ersten Worte? That were recorded that the prophet John said, John the Baptist. Die ersten Worte, die da über Johannes den Täufer aufgezeichnet sind. Repent, for the kingdom of God is right near. Er sagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist direkt steht vor der Tür. When Jesus came out of the wilderness from his temptation, what were the very first words recorded in Matthew? Anybody als know? Jesus direkt aus der Wildnis kam von seiner Versuchung, was waren die ersten Worte, die dort aufgezeichnet waren? Anybody? Same words. Repent, for the kingdom of God is at hand. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Jesus began then to teach his disciples. Jesus fing dann an, seine Jünger zu lehren. How to work in such a way, wie sie in einer solchen Weise wirken könnten, that the kingdom of God was demonstrated on the earth. Dass sich das Reich Gottes auf der Erde zeigen würde. Interesting that Jesus spoke throughout the Gospels, even to the point of when he gave. Also Jesus sprach in den Evangelien sogar bis zu dem Punkt, dass er. Even when he was giving his last instructions to the apostles. Also er hat diesen Punkt gemacht selbst in dem Moment, wo er seine letzten Anweisungen an die Apostel gab. Preach the kingdom. Preach about Predigt the kingdom. Über das Königreich. When he sent out the 70, he said, "Preach the kingdom of God." Als er die 70 aussandte, sagte er, verkündigt das Himmelreich, das heal the sick. Das Königreich. Ja, heilt die Kranken. Cleanse the leper. Reinigt die Aussätzigen. One other, and then cast out devils. I can't remember the other. Treibt die Dämonen aus. So this thing of the kingdom of God is very important. Also dieser Punkt des Königreiches Gottes ist sehr wichtig. I'm going to come to the point in just a minute, and you'll see the connection when I do. Und wir in einer Minute zu dem Punkt kommen und können die Verbindung erkennen. So the purpose of us, also unser Zweck, the church, uns als Gemeinde, is to see that the kingdom of God is lived out here on this earth and demonstrated to the unser Zweck als Gemeinde ist, dass das Königreich Gottes hier auf der Erde erhoben wird und dass es auch gezeigt wird. To those who are living in darkness. Dass es sich denen zeigt, die in der Finsternis leben. How do we do that? Wie machen wir das? Well, there are a lot of authorities that say this about that topic. Und da gibt es viele Autoritäten, die Folgendes darüber sagen. God doesn't do anything without prayer. Leute sagen, Gott macht überhaupt nichts ohne Gebet. If you go through the scripture, wenn ihr durch die Schriften hindurchschaut, you'll see that maybe that's not 100% true, but it is a mighty large trend. Man kann vielleicht sagen, das ist nicht hundertprozentig genau so, aber man kann sagen, okay, das stimmt schon ziemlich genau. Somehow in the scripture, irgendwie ist es mit der Schrift so, it appears as though God waits. Es scheint so, als wenn Gott darauf wartet, for his people to cry out to him, dass sein Volk zu ihm ruft, before he then moves on this earth. Bevor er dann auf der Erde handelt. That's the reason why prayer is insisted upon by the apostles. Und deswegen ist das, oder das ist der Grund dafür, dass die Apostel auf Gebet bestanden haben. It's why it was such a huge part of Jesus' personal life. Und es war auch so ein großer Teil von dem persönlichen Leben Jesu. It's because God wants us to participate so badly. Gott möchte so sehr, dass wir da einen Anteil dran haben an seinem Werk. In bringing people to know him. Daran haben auch einen Anteil an Menschen zu ihm zu bringen. And in changing the society around us. Und dass sich auch die Gesellschaft um uns herum verwandelt. That no matter how hard we work, dass egal wie hart wir vielleicht arbeiten mögen, he waits until we pray to him and say, God, let's help me to do this, or God, do this. Er wartet darauf, egal wie hart wir daran gearbeitet haben bisher, er wartet darauf, dass wir ihn bitten und sagen, Gott, kannst du das tun? Kannst du mir helfen? Okay, I think I've covered that fairly well, but I want you to understand that very, very, very much. Aber ich möchte wirklich, dass ihr das sehr versteht. The importance of prayer is that God uses it to change things on this earth. Die Wichtigkeit des Gebetes ist, dass Gott es dazu verwendet und braucht, um Dinge hier auf der Erde verändern zu können. He uses it to change people's lives. Er verwendet es, um das Leben von Menschen zu verändern. He uses it to heal people. Er verwendet es, um Menschen zu heilen. He uses it to bring revival. Er verwendet es dazu, Erweckung zu bringen. And if revival comes to this city, and I believe it will, und wenn Erweckung hier in diese Stadt kommt, und ich glaube, sie wird kommen, it will be because the people of God cried out to God. Und es wird dann deswegen geschehen, weil das Volk Gottes, die Menschen, zu ihm geschrien haben. This church is a very powerful church. Diese Gemeinde hier ist eine sehr kräftige, sehr mächtige Gemeinde. There are some very powerful people in this church. Und da sind sehr vollmächtige Menschen hier drin. That have many, many talents. Die viele Talente haben. But their talents didn't bring this church where it is. Aber diese Talente haben die Gemeinde nicht dorthin gebracht, wo sie jetzt steht. It was the prayer that brought this church where it is right now. Es war das Gebet, was diese Gemeinde dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist. If this church is to go on and be all that God intends it to be, wenn diese Gemeinde weitergehen soll und alles sein soll, was Gott für diese Gemeinde beabsichtigt, it'll be because this church prayed for it. Dann wird das nur deswegen sein, weil die Gemeinde dafür gebetet hat. It won't be the ability of all the good men and women who work so hard here. Es wird nicht die Fähigkeit dieser Menschen sein, die so gut sind und doch so hart hier gearbeitet haben. As important and as wonderful as those things are. Und so bedeutend und so wunderbar diese Dinge sind. It will be the prayer of the saints that will bring this church to where God wants it to be. Es werden die Gebete der Heiligen sein, die diese Gemeinde dorthin bringen wird, wo Gott sie haben möchte. One of the best known things about revivals all over the world is this. Eines der best und wohl bekanntesten Dinge über die Erweckung ist Folgendes. Almost every time, fast jedes Mal, they came after. Erweckungen geschahen immer nachdem. A great outpouring of prayer. Nachdem es ein großes Ausgießen eines Geistes des Gebets gab. Check your history books. That's true. Prüft einfach dazu die Geschichtsbücher. Okay, what I hope that the rest of our time won't be quite so dry. I really wanted to lay this foundation well. Ich hoffe, dass der Rest der Zeit nicht zu trocken sein wird. Ich wollte aber diese Grundlage legen und sie gut legen. Because as we begin to talk about the actuality of praying, und wenn wir dann nämlich anfangen über das eigentliche Beten zu sprechen, it will just be an academic exercise for us. Dann wäre es sonst einfach nur eine akademische Übung für uns. Unless we understand that it's a part of a total life. Es sei denn, dass wir verstanden haben, dass es ein Teil eines kompletten Lebens ist. The power of your prayer will depend on the power of your character. Die Macht deines Gebetes wird abhängen von der Stärke deines Charakters. That doesn't mean God doesn't hear, be merciful to me, a sinner. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht dieses Gebet auch hört. Oh Gott, sei mir Sünder barmherzig. Doesn't mean he doesn't hear the cries of our hearts in our desperate times. Und es bedeutet nicht, dass Gott nicht die verzweifelten Schreie unseres Herzens hört in unseren verzweifelten Zeiten. But prayer is fueled by who we are in God. Aber Gebet hat darin seinen Kraftstoff oder sein Feuer in dem, was wir sind in Gott. Now, I want to give you a relief valve. I'm sorry. I want to tell you something that will take some pressure from you. Ich möchte euch jetzt etwas sagen, was euch ein bisschen den Druck nehmen wird. Learning how to pray is a lifetime endeavor. Lernen zu beten und lasst euch das ein lebenslanges Unternehmen sein. It's something you learn from a very ground till the day you go to be with the Lord. Und es ist etwas, was man lernen kann und üben kann, von dem Moment, wo man klein ist, bis zu dem Tag, wo wir zum Herrn kommen. And wherever you are in this prayer, in the area of prayer. Und wo auch immer ihr euch befindet, in diesen verschiedenen Stufen der Reife im Gebet. God is pleased that you're praying to Him. Gott hat immer ein Wohlgefallen daran, dass du zu ihm betest. And God just loves to take you up in His arms and hear you talk to Him. Und Gott liebt es einfach, dich aufzunehmen in seine Arme und zu hören, wie du zu ihm sprichst. And someone who appears to be a great prayer warrior, und jemand, der vielleicht als ein großer Gebetskrieger erscheint, has no better place in God's heart than anyone else. Hat keinen besseren Platz als jemand anders in Gottes Herz. So I want you to know that if you feel like your prayer life is not like this person's or that person's, ich möchte einfach, dass du weißt, wenn du denkst, dein Gebetsleben ist vielleicht nicht so gut wie das Gebetsleben von dieser Person oder jener Person, that's okay. Dass das bei Gott okay ist. It's okay to be different from someone else in prayer. Es ist ganz okay, wenn dein Gebet vielleicht anders ist als das Gebet eines anderen. Because each one of us seeks God on our own. Denn jeder einzelne von uns ersuchte Gott für sich. And the thing that thrills God's heart, und das, was am meisten Freude in Gottes Herz bereitet, is that we seek after him. Dass wir ihn einfach suchen. No matter what our spiritual level might be. Egal, was der geistige Zustand sein mag. No matter what's going on in our lives. Egal, was in unserem Leben passieren mag. It thrills God's heart that we just turn to him and say, Father. Es freut Gottes Herz so sehr, dass wir einfach zu ihm kommen und sagen, Vater. So I want everyone just to know this fact. Und ich möchte, dass jeder einfach diese Tatsache weiß. God wants us to grow from where we are. Gott möchte, dass wir wachsen von dem Punkt, wo wir jetzt stehen. But he totally accepts us where we are at this point. Aber er akzeptiert uns bereits dort, wo wir stehen. He wants us to move on. Er möchte, dass wir weiterschreiten und entwickeln. But his total love is for us right where we are. Aber seine völlige Liebe gilt uns genau dort, wo wir gerade stehen. So much so that Jesus died for us. So sehr, dass Jesus für uns starb. And what we'll put before you over the next few weeks, und was wir euch jetzt die nächsten Wochen vorlegen werden, will just be some ideas about prayer. Das werden ein paar Ideen sein zum Gebet. It will be some things the Scripture says about prayer. Es werden ein paar Dinge sein, die Schrift über Gebet sagt. Some exercises you may want to do on your own. Vielleicht ein paar Übungen, die ihr selbst einmal probieren wollt. And then it's going to be up to you to see what of that belongs in your heart. Und dann ist es euch überlassen, für euch zu überlegen, was da in euer Herz hineingehört. And it will be up to you to be with God and to resolve where you need to be in prayer. Und es wird euch überlassen sein, mit Gott zu überlegen, wo ihr mit ihm im Gebet stehen wollt. Because everybody is not at the same calling in prayer. Denn nicht jeder hat die gleiche Berufung im Gebet. So there are many variables that need to be considered. Da gibt es viele Variablen, viele Dinge, die man abwägen muss im Gebet. And I say that so that you don't feel like, oh no, I could never be a prayer. Und ich sage das deswegen, damit er nicht denkt, oh nee, ich kann nie derjenige sein, der wirklich betet. Not only can you be a prayer, not only can you pray. You say like a prayer? Yeah. Not only can you be a person of prayer. Nicht nur, dass du eine Person des Gebets sein kannst. You can be one that's very powerful. Du kannst auch jemand sein, der sehr mächtig ist. But be sure you don't try to compare yourself to other people and how they pray and how effective they look. Aber sei dir sicher, dass du da nicht auf jemand anders schaust und dich da vergleichst mit anderen Personen. Okay, I think that's enough for tonight. I think I've taken all the time I need to. Ich denke, das ist genug jetzt für heute Abend. Beata, what's on tap afterwards tonight? It's going to take you. Okay, good. Okay. I'm going to ask you to do a little homework if you feel up to doing this. Ich bitte euch dann, ein bisschen eine Hausaufgabe zu machen. I would like you to take a time this week. Bitte nehmt euch einmal die Zeit diese Woche. Find a quiet place. Und sucht einfach einen schönen Ort für euch. And ask God what he would have you do about prayer. Und fragt Gott einfach, was er für euch vorhat im Gebet. If he doesn't tell you that you should do something different than you're doing now, und wenn er euch nicht sagt, dass ihr vielleicht etwas anders machen sollt, als es jetzt macht, you need to be doing exactly what you're doing now. Dann mach einfach weiter und du sollst exakt das tun, was du gerade tust. What I want to see happen, was ich gerne sehen möchte, ist, I want to see you free before God to work with God and not with me and what I say. Ich möchte, dass ihr einfach seht, dass ihr frei seid, mit Gott das zu tun, was er möchte und nicht das, was ich sage unbedingt. Okay, next week we'll give you another homework assignment. Und dann nächste Woche gibt es eine weitere Aufgabe für zu Hause. Let's pray for a moment, please. Lass uns beten. Father God, thank you for your love and grace toward us. Vater Gott, danke für deine Liebe und deine Gnade uns gegenüber. We ask only that you draw us to yourself. Und wir bitten dich nur, dass du uns zu dir ziehst. And that we have the strength to answer that call. Und dass du uns die Stärke geben magst, dass wir diese Berufung antworten. Lord, I want you to have the glory of all this. Herr, ich möchte, dass du all die Herrlichkeit von dem, was du wirkst, bekommst. You speak to hearts. Du sprichst ja zu den Herzen. For the glory of Jesus. Zu der Herrlichkeit Jesu. In his name, amen. Und wir bitten dich in deinem Namen. Amen. Amen.